Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Allmächtiger, ewiger, lebendiger und wahrer Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde und der Menschen, zusammen mit deinem gleich ewigen Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, der für uns gekreuzigt und wieder zum Leben erweckt wurde, und mit deinem Heiligen Geist, der lebendig, rein und wahrhaftig ist. Leise, für die Anwesenden kaum vernehmbar, spricht Philipp Melanchthon sein letztes Gebet. Kinder, Enkel, Kollegen und Schüler haben sich um ihn versammelt, um Abschied von ihm zu nehmen. Der Lehrer Deutschlands, der Präzeptor Germanie, wie er genannt wird, stirbt. Ich bekenne dir, dass ich ein ganz elender Sünder bin. Viele Sünden auf mich geladen und häufig gefehlt habe. Und ich bin von ganzem Herzen betrübt, dass ich dich beleidigt habe. Und ich bitte, dass du dich wegen deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der für uns gekreuzigt und wieder zum Leben erweckt wurde, meiner erbarmst und alle meine Sünden vergibst und dass du mich rechtfertigst durch und wegen Jesu Christi. Buße und Sündenvergebung nahmen in Melanchthons Theologie stets eine zentrale Rolle ein. Im Gegensatz zu Luther, der den Schwerpunkt stärker auf die Rechtfertigung legte, betonte Melanchthon, dass dafür gewisse Voraussetzungen notwendig seien. Die Pastoren sollen wie Christus Buße und Vergebung der Sünden predigen. Nun ist es üblich, vom Glauben zu tönen. Doch kann man nur verstehen, was Glaube ist, wenn die Buße gepredigt wurde. Den Vergleich mit Luther musste sich Melanchthon schon zu Lebzeiten gefallen lassen. Stets stand er im Schatten des großen populären Reformators. Verdient hat er es nicht, denn im Grunde war nicht Luther, sondern Melanchthon der Baumeister der deutschen Reformation. Melanchthon alias Philipp Schwarzerd kommt am 16. Februar 1497 in Bretten in der Nähe von Karlsruhe zur Welt. Sein Vater arbeitet als Waffenschmied des Kurfürsten. Sein früher Tod ist für den jungen Philipp ein Schock. Da die Mutter das Leben in dem großen Haus nicht mehr aufrechterhalten kann, gibt sie 3 ihrer 5 Kinder zur Großmutter nach Pforzheim. Unter ihnen ist auch Philipp, der Älteste. Viel Zeit für Heimweh bleibt ihm in der neuen Umgebung nicht. Sein Großonkel Johannes Reuchlin erkennt die außergewöhnliche Intelligenz des Jungen und tut alles, um das Beste aus ihm herauszuholen. Reuchlin zählt zu den berühmtesten Gelehrten. Durch ihn wird Philipp humanistisch geprägt. Reuchlin ist von den griechischen Sprachkenntnissen seines Schützlings so begeistert, dass er Philipps Nachnamen ins Griechische übersetzen möchte. Schwarzerd, das kommt von schwarzer Erde. Schwarz heißt auf Griechisch Melan und Erde ist im Griechischen Chton. Philipp Schwarzerd nennt sich von nun an Philipp Melanchthon. Bürokratische Schwierigkeiten gab es offenbar damals noch nicht. Reuchlin schickt seinen Schützling schon mit 12 Jahren an die Universität nach Heidelberg. Das ist für damalige Zeiten nichts Ungewöhnliches. Doch als sich Melanchthon nach 2 Jahren um die Magisterwürde bemüht, wird ihm dies von der Fakultät verweigert. Melanchthon geht nach Tübingen, studiert dort weitere 6 Jahre, holt die Magisterprüfung nach und promoviert zum Doktor der Philosophie. Schnell verschafft er sich einen Ruf als hervorragender Lehrer der antiken Literatur. Sein Wissensdurst ist unersättlich und so besucht er nebenbei noch Vorlesungen über Jura, Mathematik, Medizin, Astrologie und Theologie. Vor allem aber beschäftigt er sich mit den Schriften seines großen Vorbilds Erasmus von Rotterdam. Kein Wunder, dass Melanchthon mächtig stolz ist, als Erasmus ihm für seine erste wissenschaftliche Publikation höchste Anerkennung zollt. Es handelt sich dabei um eine Edition des römischen Komödiendichters Terenz mit einer literaturgeschichtlichen Einleitung. Solcher Art angespornt, verfasst Melanchthon bald darauf eine griechische Grammatik. Trotzdem, Tübingen füllt Melanchthon nicht aus. Alles ist ihm hier zu klein und zu eng. Er fühlt sich wie in einer Tretmühle, der er zu entfliehen versucht. An Reuchlin schreibt er: Statt vorwärts zu kommen, werde ich unter Knaben selbst wieder ein Knabe. Ich bin hier zwar sehr beschäftigt, tue aber trotzdem nichts. Lieber möchte ich in einer Höhle leben, als hier untätig meine Zeit zu verbringen. Wenig später ändert sich seine unglückliche Lage. Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen sucht einen Professor für griechische Literatur und bittet den Gelehrten Reuchlin um eine Empfehlung. Reuchlin preist Melanchthon in den höchsten Tönen, sodass der Kurfürst gar nicht anders kann, als Melanchthon an die noch junge Wittenberger Universität zu berufen. Doch anstatt sich über die neue Herausforderung zu freuen, schlägt Melanchthons ängstliches Gemüt durch. Er ist unsicher, ob er der neuen Aufgabe gewachsen ist und muss von Reuchlin fast zu seinem Glück gezwungen werden. Der entlässt den zart besaiteten und schmächtigen Jüngling mit dem abrahamitischen Segen und setzt noch aufmunternd hinzu: Sei kein Weib, sondern ein Mann. Mit gemischten Gefühlen traf Melanchthon am 25. August 1518 in seiner neuen Heimat ein. Ein Jahr zuvor hatte Martin Luther hier durch seine 95 Thesen eine Diskussion über kirchliche Missbräuche ausgelöst. Auch Luther, der sich eigentlich für einen anderen Kandidaten ausgesprochen hatte, sah dem neuen Professor voller Skepsis entgegen. Das Misstrauen verstärkte sich noch, als Melanchthon das Katheder erklomm, um seine Antrittsrede zu halten. Seine seltsame Erscheinung amüsierte die Zuhörer mehr, als dass sie ihnen Respekt einflößte. Der kleine, schüchterne, unscheinbare Mann im weiten Gelehrtenmantel war alles andere als eine beeindruckende Persönlichkeit. Zu allem Überfluss lispelte er auch noch und seine Stimme hatte einen eigenartig schnarrenden Klang. Doch kaum hatte Melanchthon seine Rede begonnen, zog er alle in seinen Bann. Auch Luther. Wir haben von seiner äußeren Gestalt gar bald weggesehen und preisen uns glücklich und bewundern, was wir an ihm erlangt haben. Melanchthon forderte eine Universitätsreform, die die verkrusteten Lehrmethoden beseitigen sollte. Er fürchtete eine Kulturkrise, wenn die Trennung zwischen Religion und Wissenschaft nicht endlich aufgehoben würde. Um wissenschaftlich arbeiten zu können, müssten die antiken Autoren sowie die Bibel in ihrem Urtext gelesen werden können. Darum, so Melanchthon, sei das Studium der alten Sprachen so wichtig. Wenn wir den Buchstaben verstanden haben, werden wir unvermittelt auch den Sinn des Inhalts erfassen. Und wenn wir unseren Sinn auf die Quellen richten, dann beginnen wir Christus zu verstehen. Der Ruf zu den Quellen klang wie ein Schlachtruf, der zu eigenem Denken und zur eigenen Meinungsbildung aufforderte. Beides wurde im damaligen Bildungssystem stark reglementiert oder gar unterbunden. Melanchthon hatte mit seiner Antrittsrede also genau ins Schwarze getroffen. Luther erkannte sofort, welches Potenzial in dem modernen jungen Gelehrten steckte. Melanchthon war genau der Mann, der ihm dabei helfen konnte, seine revolutionäre Gnadentheologie weiter voranzutreiben. Was es mit dieser auf sich hatte, das musste er seinem neuen Mitarbeiter allerdings erst noch beibringen. Wer Christus erkennt, so hatte Melanchthon in seiner Antrittsrede gesagt, dem wird sein Gebot klar werden. Dass es neben dem Gebot, dem fordernden Gesetz Gottes, noch das Evangelium gibt, in dem sich Gott dem Menschen aus Liebe schenkt, ohne dass dieser eine Vorleistung erbringen muss, das war dem jungen Humanisten neu. Immer wieder wies er darauf hin, dass er diese Erkenntnis Luther verdankte. Die Sympathie, die Luther und Melanchthon füreinander empfinden, nimmt vor allem in den Anfangsjahren ihrer 28-jährigen Zusammenarbeit schwärmerische Züge an. Luther spricht von Melanchthon als einem wunderbaren Mann, an dem fast alles übermenschlich ist. Doch damit nicht genug. In seiner Begeisterung für den neuen Freund scheut sich Luther nicht einmal, sich selbst zu erniedrigen, wie Johannes der Täufer es im Hinblick auf Jesus tat. Vielleicht bin ich nur der Vorläufer Philippus, dem ich in Geist und Kraft den Weg bereiten soll. Aber auch der im Gegensatz zu Luther so rational veranlagte Melanchthon lässt sich zu überschwänglichen Reaktionen hinreißen, wenn er über seinen Freund schreibt. Ich würde lieber sterben, als von diesem Manne getrennt zu werden. Martinus ist viel größer und bewunderungswürdiger, als ich es mit Worten ausdrücken könnte. Du weißt, wie sehr Alcibiades seinen Sokrates bewunderte. Ich verehre Luther auf eine ganz andere Weise, nämlich christlich. Und so oft ich ihn mir vor Augen führe, wächst er über sich hinaus. Mit Feuereifer stürzt sich Melanchthon in die neue Arbeit. Schnell entpuppt er sich als charismatischer Lehrer, dem die Studenten in Scharen nachlaufen. Durch Bildung will er die Welt verbessern. In seinem Haus unterhält er eine Privatschule. Und wo immer in Deutschland eine Lehranstalt gegründet werden soll, wird Melanchthon um Rat gebeten. Die auf ihn zurückgehende höhere Lateinschule ist der Vorläufer der heutigen Gymnasien. Dass er durchaus Sinn für Humor hat, beweist seine satirische Lehrerklage, die er 1533 zum Besten gibt. Sobald dem Lehrer der Knabe zum Unterricht übergeben wird, übernimmt er ein hartes Geschäft, voll unglückseliger Mühe und Gefahr. Während des Unterrichts gehen die Gedanken des Knaben spazieren. Und wenn es gut geht, muss man das Gleiche 600 Mal eindrillen, bis es in den widerwilligen Köpfen haftet. Man braucht aber nur wegzusehen, und sogleich ist das auch noch so oft Hergesagte verflogen. Nie nimmt der Knabe ein Buch zur Hand, es sei denn, dass ihn der Lehrer dazu nötigt. Und wenn er es nimmt, dann schweifen Augen und Sinne in die Weite. Der Lehrer trägt etwas vor. Da beschleicht den Weichling der Schlaf. Und ungescheut schläft er auf beiden Ohren, während sich der Lehrer müde spricht. So erhält der Lehrer die neue Aufgabe, den Schüler wach zu halten. Kommt er zu einem Lehrer, bei dem er Lateinisch sprechen muss, lieber Himmel, welch ein Schauspiel! Da steht der Knabe eine Zeit lang stumm wie eine Statue. Wenn er dann endlich sich zu sammeln und auf Wörter zu besinnen begonnen hat, dann verdreht er in seiner Verwirrung Augen und Brauen, wie wenn er einen epileptischen Anfall bekommen sollte. Selbst den Mund verzieht er und sperrt ihn auf in hässlichem Krampf. Hat er so eine Zeit lang mit sich gekämpft, dann hört man etwas. Aber damit er nicht erwischt werde, wenn er einen Fehler macht, zischt er nur undeutlich. Manche sind so schlau, die letzte Silbe und die Kasusendung so zu verschlucken, dass man sie nicht versteht. Da verlangt der Lehrer, mit lauter Stimme zu reden. Und nun wiederholt und betont er die Endsilben. Der Lehrer hört aber nichts als Wortungeheuer. Weder gibt die Sprache irgendetwas von den gelesenen Autoren zu erkennen, noch ist sie grammatikalisch korrekt. Da erst fühlt der Lehrer sein ganzes Unglück. Denn wenn durch das Studium der Jugend vor allem erreicht werden soll, dass sie korrekt reden kann, so sieht er nun, wie bei einer so unnatürlichen Sprachlosigkeit alle seine Mühe umsonst ist. Immer stärker gerät Melanchthon unter Luthers Einfluss. Nicht nur, dass er sich widerwillig vermählen lässt. Luther zuliebe gibt Melanchthon anfänglich sogar einen Teil seiner humanistischen Gesinnung auf. Weil Luther die menschliche Vernunft verachtet, schließt sich Melanchthon seiner Meinung an. Das geht so weit, dass er den von ihm einst geschätzten Aristoteles als windigen Sophisten bezeichnet und auch andere Philosophen radikal ablehnt. Aber so frage ich, was hat Christus mit den Philosophen zu tun? Oder der Geist Gottes mit der blinden menschlichen Vernunft? Fast 20 Jahre später rudert Melanchthon allerdings wieder zurück und besinnt sich auf seine humanistischen Wurzeln. Genauso vehement, wie er die Philosophie ablehnte, plädiert er nun für eine Verbindung von Theologie und Philosophie. Denn dieses scheint mir ein Heilmittel der öffentlichen Schäden zu sein, wenn sich unsere Leute zur wahren und alten Philosophie hinwenden. Sie entzündet die Geister zu Liebe und Eifer, zur Wahrheit sowie zur logischen Einsicht und erweckt die Bewunderung der schönsten Dinge. Dazu bringt sie gute und maßvolle Männer hervor. Wäre es nach Luther gegangen, dann hätte Melanchthon an die theologische Fakultät wechseln müssen. Doch soweit ließ es Melanchthon, der sich als Repräsentant des christlichen Humanismus verstand, dann doch nicht kommen. Allerdings arbeitete er sich gründlich in die Theologie ein und hielt auch Vorlesungen, für die er allerdings kein Honorar nahm. Auch dem Predigtdienst, zu dem Luther ihn verpflichten wollte, verweigerte er sich hartnäckig. Diese Frage war akut geworden, als Luther, in Acht und Bann gelegt, auf der Wartburg festsaß. Er hatte Melanchthon zu seinem Stellvertreter erkoren. Eine Aufgabe, mit der sich dieser schon bald überfordert sah, denn innerhalb der reformatorischen Bewegung brachen schwere Unruhen aus. Religiöse Fanatiker riefen zum Bildersturm und forderten eine geistliche und politische Revolution. Alles blickt nun auf Melanchthon. Der müsste ein Machtwort sprechen, doch genau das kann er nicht. Erst Luthers Rückkehr setzt dem chaotischen Treiben ein Ende. Der 24-jährige Melanchthon begreift, dass er nicht zum Führen geboren ist. Er sieht sich als Wissenschaftler und möchte von theologischen Querelen verschont bleiben. Doch darauf hofft er vergebens. Gegen seinen Willen wird er in die sich zuspitzenden politischen Auseinandersetzungen hineingezogen. Auf den Reichstagen und in den Religionsgesprächen fungiert er als theologischer Berater der evangelischen Stände. Im Auftrag des sächsischen Kurfürsten soll er sich um eine Einigung zwischen der evangelischen und der katholischen Seite bemühen. Andernfalls droht ein Bürgerkrieg. Dem sensiblen Melanchthon wird es angesichts dieser großen Verantwortung Angst und Bange. Er fürchtet nicht nur um die Zukunft der Kirche, sondern auch um seine eigene. Kein Wunder, dass er mit seinen Nerven mehrmals am Ende ist und unter der Arbeitslast zusammenzubrechen droht. Schroff, aber wohlmeinend fährt Luther ihn an. Ich hasse die kläglichen Sorgen, die dich verzehren. Wenn sie so im Herzen herrschen, liegt es nicht an der Größe der Sache, sondern an der Größe unseres Unglaubens. Warum quälst du dich so andauernd und ohne Aufatmen? Gott hat die Macht, seine Sache zu stützen, wenn sie fallen will, aufzurichten, wenn sie gefallen ist, vorwärts zu bringen, wenn sie stehen bleibt. Die beiden Reformatoren ergänzen sich vorzüglich, auch wenn Melanchthon mit Luther nicht immer einer Meinung ist. Doch als geborener Diplomat findet er stets den gemeinsamen Nenner, ob in der Frage des Abendmahls, der Willensfreiheit oder des Christusverständnisses. Melanchthons verzweifelte Bemühungen um die Einheit der Kirche gipfeln im sogenannten Augsburger Bekenntnis, der Confessio Augustana. Luther wirft ihm vor, zu nachgiebig zu sein, weil Melanchthon die Unterschiede zwischen den Protestanten und den Katholiken herunterspielt und dafür die Gemeinsamkeiten umso stärker betont. Der derbe, kompromisslose Luther ist denkbar ungeeignet für politisches Taktieren. Melanchthon hingegen weiß, wie wichtig Zugeständnisse sind, wenn in der Politik eine Einigung erzielt werden soll. Er sei ein Fuchs voller Sirenengesang, sagen seine Gegner, die seine Strategie durchschauen. Trotz aller List ist der Reichstag für die Evangelischen ein Misserfolg. Die erhoffte Versöhnung mit den Katholiken bleibt aus. Kaiser Karl V. lässt sich nicht davon abbringen, die Reformation zu verurteilen. Dessen ungeachtet breitet sich die evangelische Bewegung immer weiter aus, sodass es auch in den folgenden Jahren zu Religionsgesprächen kommt, die Melanchthons Anwesenheit erfordern. 1541 scheitert auf dem Regensburger Reichstag der letzte Versuch, reformatorische und romtreue Theologen unter einen Hut zu bringen. 5 Jahre später ist die Geduld des Kaisers zu Ende. Er greift zur Waffe, um wieder Ordnung in das konfessionelle Chaos zu bringen. Karl V. zieht gegen die protestantischen Fürsten zu Felde, die sich im Schmalkaldischen Bund zusammengeschlossen haben. Schon bald überschlagen sich die Ereignisse. Der Krieg fordert seinen Tribut. Im November 1546 besetzen die kaiserlichen Truppen Wittenberg. Die Universität wird geschlossen. Melanchthon flieht mit seiner Familie nach Zerbst, später nach Magdeburg, Gifhorn und Nordhausen. Unter den Flüchtenden ist auch Luthers Witwe mit ihren Kindern. Luther erlebt diesen Krieg nicht mehr. Er ist wenige Monate zuvor gestorben. Für seine Anhänger ist es selbstverständlich, dass Melanchthon nun an die Spitze der reformatorischen Bewegung tritt, die sich nicht nur mit den Katholiken, sondern auch untereinander zerstritten hat. Um den Protestantismus vor dem drohenden Untergang zu retten, erklärt sich Melanchthon bereit, eine Fülle katholischer Riten wieder anzuerkennen, wenn man nur die evangelische Predigt beibehalten dürfe. Seine Kompromissbereitschaft muss er mit scharfen Angriffen und Schmähungen aus dem eigenen Lager bitter büßen. Sein einstiger Schüler Matthias Flacius wirft ihm vor, er habe das Papsttum wieder eingeführt. Doch Melanchthons Bemühungen sind nicht vergeblich. Mit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 wird der Reformation endlich zum Durchbruch verholfen. Trotzdem gehen die Angriffe auf Melanchthon weiter. Denn nun denkt er laut über die Rechtfertigung nach und kommt zu der Ansicht, dass der Mensch selbst zum Heil beitragen müsse. Zwar ziehe Gott den Menschen, doch der Mensch müsse sich auch ziehen lassen. Auch die Bedeutung der guten Werke lehnt er nicht so rigoros ab wie Martin Luther, der die Rechtfertigung allein aus Glauben gepredigt hatte. Ein Aufschrei geht durch das protestantische Lager. Melanchthon verrate die evangelische Sache, heißt es. Zermürbt und gezeichnet von so vielen Anfeindungen sehnt sich der 63-jährige Gelehrte nach dem Tod. Die Gründe notiert er auf einem Zettel, den er bei sich trägt. Du entkommst den Sünden. Du wirst befreit von aller Mühsal und der Wut der Theologen. Du wirst ins Licht kommen. Gott schauen, Gottes Sohn betrachten. Du wirst jene wunderbaren Geheimnisse lernen, die du im Leben nicht verstehen konntest. Warum wir so erschaffen sind, wie wir sind. Und worin die Vereinigung der beiden Naturen in Christus besteht. Anfang April 1560 kehrt Melanchthon von einer Dienstreise nach Leipzig stark erkältet zurück. Sein geschwächter Körper kann sich nicht mehr erholen. Domine, fac fine, betet er. Herr, mach ein Ende mit mir. Am 19. April 1560 stirbt Philipp Melanchthon.